Artikel 96. Das Land ist dem Freihandel verpflichtet. Das Erheben von Zöllen oder Einfuhrsteuern, die über die indirekte Besteuerung inländischer Unternehmen hinausgehen, ist verboten. Inländische und ausländische Unternehmen unterliegen den gleichen Regeln. Eine Ausnahme davon sind Ausgaben der Regierung für innere und äußere Sicherheit. Artikel 97. Es ist der Regierung untersagt, an gemeinsamen Ausgabenprogrammen internationaler oder supranationaler Organisationen teilzunehmen. Die Regierung unter dem Recht. Keine Verfassung und kein Gesetzeskodex ist für die Erhaltung der freiheitlichen Ordnung von Nutzen, wenn es der Regierung möglich ist, sich über das Recht zu erheben. Im Verhältnis von Regierung und Recht gibt es nur zwei mögliche Zustände. Entweder steht das Recht über der Regierung oder umgekehrt. Steht das Recht oben, so haben wir einen Rechtsstaat und die Freiheit ist gesichert. Das Volk kann dann, mit Hilfe des Rechts, die Regierung für Verfehlungen, Korruption und Verbrechen zur Verantwortung ziehen und die Regierung wird sich aus diesem Grunde hüten, es so weit kommen zu lassen. Dem Missbrauch der Macht ist ein Riegel vorgeschoben. Steht hingegen die Regierung über dem Recht, so wie das nicht nur gefühlt bei unserer derzeitigen Berliner Junta der Fall ist, dann sind dem Missbrauch der Macht Tür und Tor geöffnet. Die Regierung macht dann, was sie will. Niemand fällt ihr in den Arm. Niemand sanktioniert ihre Gesetzesverstöße mit persönlicher Haftung der handelnden Personen. Das Ergebnis ist, das Volk hat Angst vor seiner Regierung. Niemals seit 1945 hatten wir einen Zustand der Rechtlosigkeit, wie ihn das derzeitige Corona-Regime der Bundesregierung darstellt. Die Atemlosigkeit ihres Rechtsbruches an den elementarsten Normen unserer Grundrechte ist die logische Folge einer jahrelangen Erosion der Kontrolle des Rechtsstaats über unsere Regierung. Sie hat begonnen mit der illegalen Geldpolitik der EZB und dem illegalen Öffnen der Grenzen für illegale Masseneinwanderung und sie gipfelt nun in einer Missachtung der unveräußerlichen Bürgerrechte. Um diesem in Zukunft vorzubeugen, benötigen wir ein institutionelles Rahmenwerk, das es dem Bürger erlaubt, juristisch gegen den Gesetzesbruch der Regierung vorzugehen. Hat er diese Möglichkeit nicht, besteht die substanzielle Gefahr, dass die Erosion der Grundrechte und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung einen Punkt erreicht, wo ein Rekurs nur noch durch die Wahrnehmung des auch bewaffneten Widerstandsrechts nach Artikel 20.4 des Grundgesetzes möglich ist. Analog findet sich diese Bestimmung in meinem bereits vorgetragenen Vorschlag zu Artikel 20a. Denn wo die juristischen Mittel gegen eine tyrannische Regierung ausgeschöpft sind, bleibt dem Bürger nur noch der physische Widerstand. Die Sicherstellung der Möglichkeit dieses physischen Widerstands sind die dezentrale Organisation der Milizarmee, die Wahl der Führungsoffiziere durch die Bürger vor Ort und das Recht jedes Bürgers, der gedient hat und an der Waffe ausgebildet wurde, Waffen zu besitzen. In meinem Verfassungsentwurf wird das geregelt durch die bereits vorgetragenen Artikel 67a bis 67e sowie durch Artikel 98. Verstößt die Regierung nach Auffassung eines Bürgers gegen die Verfassung? Oder stellt sich über das Recht. So kann er durch Sammlung von 5% der Unterschriften der Bürger des Wahlvolks eine Klage vor dem Verfassungsgericht dagegen erzwingen. Es ist der Regierung bei Strafe der Amtsenthebung verboten, die Sammlung von Unterschriften für einen Volksentscheid oder eine Verfassungsklage zu behindern. Sie hat sich außerdem jeder Stellungnahme zu enthalten, bis sie vom Verfassungsgericht dazu aufgefordert wird.